den Teich spazieren, es ist ein schöner Tag. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. Drei kleine Entchen watscheln hinterher.